oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, Chris hier und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App, einem Spiel. Diese Folge wird aufgenommen am Dienstag, den 11. Juli, ist aber im Stream, also im Podcast-Feed, verfügbar am Freitag, den 14. Ihr bei YouTube könnt das natürlich schon vorher hören, das aber eigentlich, ich habe tatsächlich mich ja auf den Podcast-Feed konzentriere, wünsche ich euch allen da draußen also jetzt schon wie immer ein schönes Wochenende. Passt gut auf euch auf, feiert nicht zu viel. Na, und den Rest wisst ihr schon. Kommen wir also zum Spiel. Das Spiel heißt 1979 Revolution, ein filmisches Abenteuer. Universal App, 5,49 € teuer oder billig. Nein, billig könnte man eher sagen. Versionsnummer 1.1 liegt vor, Größe 2,07 GB, Sprache Englisch mit deutschen Untertiteln übrigens. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat bei 13 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Das Spiel hat 5 Sterne verdient, so einfach ist das. Es ist eigentlich ja noch nicht mal so richtig ein Spiel. Ich lese mal tatsächlich wieder die Beschreibung vor. Wo haben wir es denn? Tauche ein in die Wirklichkeit einer Revolution. Finde deinen Weg durch die Wirrungen des Umsturzes mit nichts als deiner Kamera und deinem Gewissen gewappnet. Schlüpfe in die Rolle von Reza, der als Fotojournalist die Aufstände gegen den iranischen König miterlebt. 1979 Revolution ist ein filmisches Abenteuer, in dem die Auswirkungen deiner Entscheidungen über das Schicksal deiner Umgebung bestimmen. Basierend auf realen Geschichten, Eigenschaften, filmisch, lebendige Kulisse, Entscheidungen, bestimme über dein eigenes und über das Schicksal deiner Mitstreiter, Erforschung, schalte mehr als 80 einzigartige Geschichten über den Iran und die Revolution frei, Sitten und Gebräuche, politische und historische Fakten, Privatvideos, Graffitis, Fotos und mehr. Fotografieren, vergleiche deine Fotos mit den Originalarchivbildern. Entdeckung, entdecke den Iran, wie er noch nie in einem Videospiel dargestellt wurde. Wahre Geschichten, basiert auf den Aussagen von Freiheitskämpfern, Zeugen und politischen Gefangenen, deren Wirkung bis ins 21. Jahrhundert spürbar sein sollte. Es ist jetzt übrigens auch Localization now available for German, English, Spanish, French, Russian, Turkish and Farsi. Und mit dem letzten Update, was übrigens am 15.11.2006 kam, wurde auch das Replay Kit in Supported iOS Devices implementiert. Ihr könnt also auf Aufnahme gehen und dann wird das Spiel aufgenommen. Ich sag schon wieder Spiel. Es ist eigentlich, wie gesagt, kein Spiel. Ihr folgt im Prinzip dem Fotojournalisten Reza durch die Aufstände gegen den Schah. Ich will gar nicht zu viel verraten eigentlich, was man auf den Bildern sieht. Es ist eine Story in 19 Kapiteln. Vielleicht fange ich erst mit dem Negativen an. Es gibt nämlich auch tatsächlich was Negatives. Die Charaktere hätten meiner Meinung nach tatsächlich noch mehr beleuchtet werden können, besonders der Hintergrund der Charaktere. Und im Prinzip bei Kapitel 19, wo es so richtig, richtig spannend und boah wird, da möchte man weiterspielen, da möchte man die Geschichte weitererleben und da hört es auf. Tja. Ja, die Spielelemente setzen sich meistens dadurch zusammen, dass ihr in Dialogen zum Beispiel seid und verschiedene Antwortmöglichkeiten habt. So bestimmt ihr, wie das Spiel weitergeht. Es gibt auch so, ich nenne sie mal Action-Sequenzen, also wenn ihr zum Beispiel vor Kugeln des Militärs weglaufen müsst, dann wischt ihr halt fast bisschen wie in so einem Endless Runner hoch und nach links und nach rechts. Diese Sequenzen störten mich tatsächlich. Diese Geschichte mit den Charakteren, das ist so, und mit der Musik und so, das ist echt dicht gemacht. ich hätte diese normalen in Anführungsstrichen Spielelemente überhaupt nicht gebraucht. Das Beantworten von Fragen, um im Prinzip ja die eigene Story zu kreieren mit eigenen Entscheidungen und so, hätte mir persönlich komplett gereicht. Ich kann mich im Prinzip nur der Bewertung im App Store von Manson 8178 anschließen. Das ist nicht nur spannend, sondern lehrreich, und diese App, dieses Spiel, dieses Programm, dieser Schatz ist tatsächlich ein kleiner Diamant unter dem ganzen Plunder hier. Das ist wirklich ein Diamant. Das ist einfach großartig. Und jeder von euch sollte die 5,49 € dafür ausgeben. Meiner Meinung nach jedenfalls. Gerne übrigens über meinen Link, Affiliate-Link. Ihr wisst, für euch derselbe Preis, und für mich bleibt ein bisschen was hängen. Ja, wenn ihr mir eine Freude machen wollt. Klare Kaufempfehlung und noch eine viel klarere Download-Empfehlung und Spiel- und Erlebnis Empfehlung. Es ist großartig, es ist packend, es ist wow, einfach wow. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal, und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.